Mir rutscht das Herz in die Hose, wenn ich... Wenn ich schon draußen bin und merke, dass ich den Herd nicht ausgeschaltet habe. Mir wird Angst und Bange, wenn ich... Wenn ich an das Bewerbungsgespräch denke. Willkommen zum großen Deutschquiz. Danke, dass Sie wieder bei uns sind. Frau Schuster, wie geht es Ihnen? Danke, dass Sie fragen. Also, ein bisschen bange ist mir schon, jetzt, wo der große Preis schon gar nicht mehr so weit ist. Keine Sorge, das wird schon. Und wir hoffen natürlich, dass Ihnen vor lauter Horrorthemen das Herz nicht schon in die Hose gerutscht ist. Naja. Falls ja, beruhigen Sie sich jetzt wieder. Holen Sie tief Luft und konzentrieren Sie sich. Können wir mit Frage 1 beginnen? Na gut, okay. Also dann, Frage 1. Wer von diesen Leuten hat wahrscheinlich keine Gänsehaut? A. Ist es Igor? Ihn erinnert eine Popballade an seine erste große Liebe. Oder doch lieber B. Lewe? Bei Lewe sind es 38 Grad. Oder C. Marianne sieht einen Thriller im Fernsehen. Eine Gans ist ein großer Vogel, stimmt's? Ja, das stimmt. Also, es geht ja um Horror und Angst und um starke Gefühle. Also, ich wähle die Antwort B. Das ist richtig. Wer Angst hat, bekommt eine Gänsehaut. So sagt man das oft. Und wer ein romantisches Lied hört, vielleicht auch. Aber bei heißen Temperaturen, da beginne ich nur zu schwitzen. Kalt muss es sein, genau. Da bekomme ich eine Gänsehaut. Dann wird Ihnen bei der nächsten Frage hoffentlich ganz warm. Mit welcher Präposition steht dieser Ausdruck? Einen Horror haben? A. Um? B. Über? Oder C. vor? Ich habe einen Horror über Spinnen? Ich habe einen Horror vor Spinnen? Vor klingt gut. Ich denke, es ist die Präposition vor. Prima, Ihre Antwort ist korrekt. Viele Leute haben einen Horror vor Spinnen, aber Sie wissen ja, in Deutschland gibt es keine wirklich gefährlichen Spinnen. Egal, ich mag keine Spinnen. Wenn ich eine sehe, läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Na, dann kommen wir besser gleich mal zur dritten Frage. Aber eine Sache müssen Sie wissen. Wenn Sie diese Frage falsch beantworten, verlieren Sie alles. Oh, okay.